Tatsächlich war es ein Notfall. Ein so großer Notfall, dass er eine gewisse Paula meine halbe Telefonkarte lang beruhigen musste. Immerhin hatte ich so genügend Zeit, ihn mir anzusehen. Auf den ersten Blick Geschäftsmann, auf den zweiten dann doch eher Bohem. Die Haare zum Zopf, 3 Tage Bart, ein paar Hemdknöpfe offen, staubige Stiefel. Irgendwas zwischen betont lässig und kultiviert nachlässig. Die Geschichte ist schnell erzählt. Er war ein paar Tage in London gewesen, wo ein gewisses Musikprojekt sehr gut geklappt hatte. Die Jungs waren in Form gewesen, das Studio fantastisch, die Aufnahmen großartig. Nach der Abschlussparty hatte er dann plötzlich diese verrückte Idee gehabt, nicht mit dem Team zurückzufliegen, sondern ohne Gepäck frühmorgens den Eurostar nach Paris zu nehmen. Natürlich war das strapaziös, aber auch ein langer Traum von ihm. Die Fahrt mit dem Tunnelzug unter dem Meer, kombiniert mit einem freien Nachmittag in Paris. Mal ganz allein, ohne die Jungs. Und abends dann zurück nach Köln. Zuerst hatte auch alles geklappt. Inklusive Montmartre, Eiffelturm und Mona Lisa. Dann der Schock am Gare de l'Est. Er kam aus der Metro, fuhr die Rolltreppe hoch und plötzlich waren die Brieftasche und das Handy weg. Der alte Trick mit der Rolltreppe. Einer von der Bande bleibt oben stehen und blockiert, alle stolpern und ein anderer greift zu. Ja, bei der Polizei war er schon gewesen, aber da gab es eine lange Schlange. Er würde später noch einmal hingehen. Er lachte bitter. Er habe ja jetzt die ganze Nacht Zeit. Paula solle jetzt vor allem die Konten sperren. Und natürlich Geld schicken. Er wüsste schon wie und wohin, damit es morgen da sei. Nein, er habe fast nichts mehr. Nur die Münzen aus der Hosentasche. Schlafen? Hier im Bahnhof, auf einer Bank. Er lachte noch einmal. Stell dir vor, gestern noch im Hilton und heute bei der Bahnhofsmission. Immerhin, dachte ich, der Typ hat Humor. Ich muss Schluss machen, sagte er irgendwann. Ein Landsmann, er blickte einen Moment zu mir herüber, war so freundlich, mir seine Telefonkarte zu leihen. Mach dir keine Sorgen, Paula. Ich nehme den Zug morgen Nachmittag, sobald hier alles geregelt ist. Abends bin ich garantiert zurück.